tu tentes ce beat, bam bam bam bam. On te mélodise, la la la la la la la. On te chante ce beat, rapapam pam. On te mélodise, na na na na na na. On te tentes ce beat, bam bam bam bam. On te mélodise, la la la la la la la. On te chante ce beat, rapapam pam. On te mélodise, na na na na na na na na. Auf der Straße mit dir die ganze Nacht. Bis 5 Uhr morgens bleiben wir bei der Bar. Du hast dich verliebt, wer hätte das gedacht? Baby, steig ein, komm, wir fahren durch die Stadt. Capitan, praje ma pele, dozu te zega, vi fac carusel. Apoi ești vedea în tuf, tu mă cu caramel. O ți tot subit, pa pa pa pa. O te melodiz, la la la la la la la. O te ștam subit, ra pa pa pa. O te melodiz, na na na na na na. O ți tot subit, pa pa pa pa. O te melodiz, la la la la la la la. O te ștam subit, ra pa pa pa. O te melodiz, na na na na na na na na. Die ganze Nacht. Ich kann nicht gehen, wenn der Blick in meinem Schwarz. Ich hab mich verliebt, wer hätte das gedacht? Ich bin gefangen, was hast du mit mir gemacht? Ich will, dass du bleibst. Und Baby, du bist meins. Ja, du bist heiß, aber kalt wie Eis. Und sie tanzt und beat, ba ba ba ba. Und die Melodie ist la la la la la la. Und ich tanze und beat, ra pa pa pa. Und die Melodie ist na na na na na. Und sie tanzt und beat, ba ba ba ba. Und die Melodie ist na na na na na na.